Abschnitt 58 aus die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. 7 und 1. 7 Spatzen sitzen um meine Gartenbank herum und haschen nach den Brotstückchen, die ich ihnen hinwerfe. 7 Kerle von Spatzen, wüst und liederlich wie die Vagabunde. Es ist ferner noch ein Fink da. Ein artiger, stiller, sauberer Geselle mit schönen, aber etwas verlegenen Augen. Der Fink möchte wohl auch eines meiner Brotstückchen haben, aber es gelingt ihm nicht, denn immer kommt ihm frech solch ein Kerl zuvor und nimmt es ihm vor der Nase weg. Einmal hat er glücklich ein Krümchen erwischt, aber gleich fahren sie über ihn her, dass er es erschrocken fallen lässt. Und nun gibt er es auf, fliegt auf einen Zweig des Ahornbaumes, blickt in den Himmel und singt seinen goldenen Schlag, klar und ruhig, und weiß es wohl, wem doch alle Kronen dieser Erde gehören, am letzten Ende. Ende von Abschnitt 58, gelesen von Jessi, der Soroslo, Juli 2024.